Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also eigentlich will ich Ihnen ja was erzählen über die Entstehung von kosmischer Strahlung. Aber ich muss Ihnen zunächst mal sagen, als ich das vorbereitet habe, ein bisschen recherchiert habe, ist mir aufgefallen, es geht eigentlich um ein Problem, das die Klingonen haben, und es geht um kosmisches Ping-Pong. Ja, ja, doch. Also bei den Klingonen kann ich ja schon mal sagen, da ist ja das Problem, ich hatte das ja, glaube ich, schon mal in Alpha Centauri erzählt, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum bewegt, ja, dann wird die kosmische Hintergrundstrahlung, die überall ist, wird ja knüppelharte Gammastrahlung. Ja. Wie kann also ein Raumschiffpilot das überstehen? Nun, die Gammastrahlung, die ist ja sehr hart, würde den Piloten also töten. Außerdem, weil er sich mit relativistischer Geschwindigkeit bewegt, wird die Gammastrahlung einen winzig kleinen Winkel in Vorwärtsrichtung auf den Piloten zu. Ja? Das heißt, es würde ihn genau hier treffen. Und genau deswegen haben ja die Klingonen diese Schwarte hier oben, um diesen Effekt zu verhindern. Ja, also die Klingonen haben das Problem quasi gelöst. Davon wird zu sprechen sein, allerdings nicht für einen Klingonen, sondern für die kosmische Strahlung und das kosmische Ping-Pong, das erkläre ich Ihnen gleich. Es geht in dieser Sendung um den Ursprung der kosmischen Strahlung. Wie und beziehungsweise wo entsteht die kosmische Strahlung? Also muss ich aufpassen, weil da ist ein Verdreher drin, ja. Man schreibt nämlich gerne statt kosmisch komisch. Unter anderem auch deswegen, weil die kosmische Strahlung wirklich auch etwas Komisches ist. Denn sie heißt kosmische Strahlung, ist aber eigentlich keine Strahlung, sondern sie besteht aus Teilchen. Also normalerweise empfängt der Astronom elektromagnetische Strahlung, ja? Elektromagnetische Wellen in Form von, ist ja Strahlung, klar. Diese Strahlung geht nur, um das schon mal festzuhalten, in einen Bereich bis ungefähr 10 hoch 13 Elektronenvolt. Sagt Ihnen nichts, ne? Das ist eine Energieeinheit. Ein E-Volt, ein Elektronenvolt, ist die Energie, die ein Elektron aufnimmt, wenn es eine Spannungsdifferenz von einem Volt durchläuft. Ja? Ein Elektronenvolt entspricht ungefähr einer Frequenz von 10 hoch 14 Hertz. Ja? Das ist ganz viel, das ist ganz ordentlich, das ist der Bereich des sichtbaren Lichtes. Das ist so, Elektronen wollen ein bisschen weniger eigentlich. Und die kosmische Strahlung, also die richtige, die elektromagnetische Strahlung, die wir empfangen können mit Detektoren und so weiter, die geht bis in den Bereich von 10 hoch 13 Elektronenvolt. Das ist also schon ziemlich viel. Ja, das ist schon ganz ordentlich, 10 hoch 27 Hertz. Das ist ultraharte Gammastrahlung. Aber das ist ja immer noch Strahlung. Kosmische Strahlung hingegen, wir hatten ja schon mal eine Sendung darüber gemacht, was eigentlich kosmische Strahlung ist. Kosmische Strahlung sind vor allen Dingen schnelle Teilchen, ultraschnelle Teilchen, vor allen Dingen Protonen und Atomkerne. Anderer gibt auch ein paar Elektronen dabei, aber vor allen Dingen sind es schwere Teilchen. Und die kosmische Strahlung, und darum muss es heute vor allen Dingen gehen, soll es gehen, nicht muss, aber soll es, die reicht bis 10 hoch 20 Elektronenvolt. Und das sind Teilchen. Sie, ich, wir alle auf diesem Planeten werden zurzeit in jeder Sekunde von ungefähr 5 Teilchen getroffen, die oben in der Atmosphäre als Sekundärprozesse entstanden sind, weil die harte kosmische Strahlung auf die Erdatmosphäre donnert und dabei Sekundärteilchen erzeugt. Also es muss uns schon interessieren, woher die eigentlich kommt, denn die kosmischen Teilchen sind aufgrund ihrer hohen Energie durchaus für biologisches Material, sagen wir mal, zumindest mutationsanregend, um es mal so zu sagen. Also die können Schäden anrichten im biologischen Material, darum soll es aber jetzt nicht gehen. Hier soll eine rein astrophysikalische Frage gestellt werden. Woher kommen Teilchen mit so wahnsinnig hohen Energien? 10 hoch 20 Elektronenvolt, das ist jenseits von Gut und Böse. Diese Teilchen, die haben eine Energie, die entspricht ungefähr der Energie eines Tennisballs beim Aufschlag. Das muss ich mir überlegen. Ein Teilchen, ungeheuerliche Mengen an Energie. Diese Teilchen sind, also ich habe mir folgenden Satz überlegt, diese Teilchen sind Botschafter vom Rand der erkennbaren Wirklichkeit. Das müssen sie auch sein. Denn wenn Sie sich mal überlegen, wir brauchen also, um ein Elektron auf ein E-Volt zu beschleunigen, eine Spannung von einem Volt. Wenn Sie jetzt Teilchen auf 10 hoch 20 Elektronenvolt beschleunigen wollen, würde das für Elektronen bedeuten, wir bräuchten 10 hoch 20 Volt. Das ist ja unmöglich. Was für eine Spannungsdifferenz soll denn das sein? Wo soll denn sowas herkommen? Und in der Tat, die kosmische Strahlung, die Ultra-High-Energy-Cosmic-Rays, die ultra-hohen Energien in der kosmischen Strahlung, das sind auch keine Elektronen, weil die Elektronen verlieren ja, sobald sie eine hohe Energie haben, schlagartig ihre Energie wieder. Sondern das sind wirklich Atomkerne. Und die haben aufgrund ihrer größeren Masse haben die etwas schwächere Verlustprozesse, aber sie haben Verlustprozesse. Und dann sind wir beim Klingonenproblem. Das Klingonenproblem, Sie erinnern sich, war die Sache, wenn man sich relativ zum Kosmos, also zur kosmischen Hintergrundstrahlung, mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt. Was passiert? Nun, nehmen wir mal an, wir wären ein Proton. Ja? Also wir bewegen uns mit 10 hoch 20 Elektronenvolt durch die kosmische Strahlung durch. Das entspricht also dem 10 hoch 11-fachen der Ruhemasse des Protons. Das Proton ist also unglaublich schwer. Das ist eine. Aber im Ruhesystem des Protons bewegt sich ja die Strahlung auf das Proton zu. Nur die Strahlung bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Frequenz der Strahlung um diesen Faktor 10 hoch 11 nach oben geschossen ist. Ja? Das bedeutet, das, was auf das Proton zukommt, ist ultraharte Gammastrahlung. Ultraharte Gammastrahlung wechselwirkt mit einem Proton und dabei werden Teilchen erzeugt. Teilchen- und Antiteilchenpaare. Das heißt, das Proton verliert, wenn es so hohe Energien hat, verliert das Proton beim Durchlaufen des intergalaktischen Mediums Energie. Jetzt beobachtet man aber Teilchen mit sehr, sehr hoher Energie, teilweise über 10 hoch 20 Elektronenvolt. Jetzt kann man sich Folgendes überlegen. Diese Teilchen, das habe ich Ihnen ja gar nicht erzählt, die können ja gar nicht aus der Milchstraße kommen. Wissen Sie warum? Na? Also, Protonen sind ja geladene Teilchen. Geladene Teilchen hängen am Magnetfeld. Das heißt, geladene Teilchen spiralieren ums Magnetfeld. Wir Physiker sprechen von Gyration. Können Sie sich merken? Gyros, ja? Also das Drehende, ja? Das hat was mit dem Drehen zu tun. Die gyrieren um das Magnetfeld herum. Der Gyrationsradius, also der Abstand des Teilchens von der Magnetfeldlinie, hängt nun A von der Stärke des Magnetfeldes ab. Umso stärker das Magnetfeld, umso kleiner ist der Gyrationsradius. Und natürlich von der Energie des Teilchens. Je höher die Energie des Teilchens, umso größer ist sein Gyrationsradius. Wenn also ein Teilchen eine so hohe Energie hat wie diese 10 hoch 20 Elektronenvoltprotonen, dann ist der Gyrationsradius größer als die Milchstraße. Das heißt, man braucht einen Beschleuniger, der mindestens so groß ist wie die Milchstraße, eher noch größer. Ja, dann kann nämlich das Teilchen beim Umkreisen um das Magnetfeld, spürt das Teilchen ein elektrisches Feld und wird dabei leicht beschleunigt. Wir brauchen also unglaublich große Beschleuniger, um solche Teilchen zu erklären. Das ist die eine Meinung übrigens. Ja, die andere Meinung, da kommen wir am Ende der Sendung noch dazu, ist eine ganz andere. 10 hoch 20 Elektronenvolt, Ultra-High-Energy Cosmic Rays kommen also nicht aus der Milchstraße. Die müssen irgendwo ganz anders herkommen. Aber woher kommen sie? Nun, ich habe ja eben gesagt, wenn das Teilchen, sagen wir mal, von irgendwo her käme im Universum, dann wäre gar nicht zu verstehen, dass wir so hohe Energien bei diesen Teilchen noch beobachten können. Denn durch die lange Laufzeit durch den Kosmos, also die lange Wechselwirkungszeit mit dem kosmischen Hintergrundstrahlung, hätten diese Protonen ja langsam aber sicher ihre Energie verloren. Ja? Wir würden also höchstens etwas beobachten, das nennt man Cut-off. Das heißt, das Energiespektrum der Teilchen müsste irgendwo zu Ende sein, wenn die Teilchen von irgendwo im Kosmos kämen. Wenn wir aber solche Teilchen beobachten, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass es irgendwelche Quellen in unserem, nur sagen wir mal, näheren Universum gibt, die solche Teilchen erzeugen können. Ja, wenn also, sagen wir mal, wir hätten jetzt, was nehmen wir? Nehmen wir zum Beispiel Andromeda. Ne? Andromeda, unsere große Nachbarin, bei 2,2 Millionen Lichtjahren. Nehmen wir mal an, die kämen von da, dann könnte man vielleicht 10 hoch 20 Elektronenvolt oder und mehr bei den Protonen noch vertreten. Weil da ist die Lauflänge ja nicht so groß, dass die Protonen also jetzt ständig ihre Energie verlieren. Ne? Muss also schon, das Proton muss durch den intergalaktischen Raum schon eine Weile laufen, um bei der Wechselwirkung mit der kosmischen Hintergrundstrahlung seine Energie zu verlieren. Also mit anderen Worten, der lange Rede, kurzer Sinn. Offenbar kommen die Ultra-High-Energy-Cosmic-Rays aus dem lokalen Kosmos. Ja, welche Möglichkeiten haben wir denn? Wo kann man denn Teilchen erzeugen mit all der solchen Riesenenergie? Jetzt ist natürlich klar, im Grunde genommen wissen Sie schon, also ne, als alter Alpha Centauri-Seher werden Sie sofort erahnen, worauf ich hinaus will, und die Neuen begrüße ich an dieser Stelle. Solche Energien, die kann man nur erzeugen in der Nähe von sehr, sehr, sehr kompakten Objekten. Ja? Also da, wo die Energiedichte, also die Energie pro Volumen hoch ist. Ansonsten kann man solche Spannungen nicht aufbauen. Was haben wir denn? Worauf will der Mann hinaus? Schwarze Löcher. Die Standardfolklore heutzutage ist bei den Quellen, die im lokalen Kosmos sind, es muss sich um aktive galaktische Kerne handeln. In diesen aktiven galaktischen Kernen, aufgrund der Rotation eines schwarzen Loches, bietet sich tatsächlich, Sie erinnern sich, Rotation B, also die Drehung von einem Magnetfeld führt ja zu einem elektrischen Strom. Und der elektrische Strom braucht eine Spannung, damit er überhaupt fließen kann. Und dann kann man ausrechnen, ein solcher unipolarer Induktor, also in dem ein rotierendes schwarzes Loch die Raumzeit verdrillt, Magnetfelder verdrillt, kann tatsächlich Spannungsdifferenzen von 10 hoch 20 Volt anbieten. Das wäre die eine Möglichkeit. Nur, wir wissen schon, das sind ja unglaublich leuchtkräftige Gebilde. Das heißt, wenn ich da unten Teilchen beschleunige, auf diese hohen Energien, Die wechselwirken ja sofort mit Strahlung. Die Strahlung ist ja viel intensiver als die kosmische Hintergrundstrahlung. Die kämen ja da nie raus. Ultra-High-Energy-Cosmic-Rays aus dem Zentrum eines solchen Quasars zum Beispiel, die kommen ja da gar nicht raus. Die müssen wo ganz anders herkommen. Ne? Was haben wir für Möglichkeiten? Der Strom, der da rausfließt, das sind ja die extragalaktischen Jets. Sehr fein gebündelte Plasmastrahlen, die teilweise bis zu 100.000 Lichtjahren aus dem Zentrum von solchen Galaxien herausfliegen. Ne? Und was passiert, wenn so ein Jet, also so ein Plasmastrom, ins intergalaktische Medium donnert? Es entsteht eine Stoßwelle. Und da sind wir beim kosmischen Ping-Pong-Problem. Eine Schockwelle, ja, die man also hier von der Erde kennt, wenn ein Flugzeug zum Beispiel die Schallgeschwindigkeit überschreitet, eine Schockwelle bietet in gewisser Weise einen Spiegel an. Geladene Teilchen werden zwischen Magnetfeldern hin und her gespiegelt, ja, also Ping-Pong, Ping-Pong, und die magnetischen Felder laufen aufeinander zu. Sie können das zu Hause mal ausprobieren, nehmen Sie einen Tischtennisschläger, ja, Ball drauf, und gehen Sie langsam auf den Tisch zu, dann werden Sie sehen, dass der Ball zwischen dem Tischtennisschläger und dem Tisch immer schneller und schneller wird. Und genau ein solches kosmisches Ping-Pong-Spiel könnte dafür verantwortlich sein, dass Teilchen auf so hohe Energien beschleunigt werden. Tja, es gibt zwei Quellen im Prinzip, M87 im Virgo-Haufen, eine große elliptische Galaxie, die solche aktive galaktische Aktivität zeigt, und Centaurus A. Aber mehr gibt es offenbar noch nicht. Das Problem ist mit der kosmischen Strahlung, sie verliert aufgrund der Wechselwirkung mit dem Magnetfeld im intergalaktischen Medium ihre Richtung. Wir müssen also noch ein bisschen warten, bis wir das durch bessere Beobachtung tatsächlich klären können. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. 10 hoch 20 Elektronenvoltteilchen. An was könnte uns das erinnern, diese hohen Energien? An die Frühphase des Universums. Ganz früh, als das Universum ganz heiß war. Ja? Ein Elektronenvolt entspricht 10 hoch 4 Grad. Das heißt, wir sind bei 10 hoch 24 Grad, ganz früh im Kosmos. Es könnte sein, dass zu dieser Zeit gewisse Prozesse aufgetaucht sind, die diese Teilchen haben übrig sein lassen für heute. Topologische Störungen der Raumzeit, Strings, was es alles gibt, Phasenübergänge. Und so spricht man heute bei diesen Prozessen vom sogenannten Top-Down, ja, also dass man von den hohen Energien runterkommt. Bei den hohen Energien im frühen Universum ist es überhaupt kein Problem, 10 hoch 20 Elektronenvoltteilchen zu erzeugen, die dann auch tatsächlich von überall am Himmel kommen können, weil die übrig geblieben sind vom Urknall. Das andere, die Prozesse, die ich vorhin besprochen habe, also diese Prozesse, die mit dem lokalen Universum zu tun haben, das sind die Bottom-up-Prozesse. Dass also kleine Einheiten, also in dem Fall galaktische Kerne, dafür sorgen, dass Teilchen durch so ein kosmisches Ping-Pong-Spiel in den Stoßwellen beschleunigt werden. Wir haben also Bottom-up und Top-down, beides Prozesse, die momentan überhaupt nicht unterschieden werden können. Und beide Prozessarten haben ihre Kritiker. Die einen sagen, das kann man dann überhaupt nicht nachweisen, wenn es sich um frühes Universum handelt, wie wollen wir das überprüfen? Und die anderen sagen, ja, ihr habt ja bis jetzt auch noch kein ordentliches Modell abgeliefert, was erklären kann, wie Teilchen auf so hohe Energien beschleunigt werden können. Also dieses kosmische Ping-Pong-Spiel muss, damit ein Teilchen auf 10 hoch 20 Elektronenvolt beschleunigt werden kann, schon extrem effizient sein. Und so hauen sich die Kritiker momentan auf den Konferenzen, ich will nicht sagen gegenseitig die Köpfe ein, aber sie gönnen sich gegenseitig noch nicht ganz das Schwarz unterm Fingernagel. Und vielleicht ist es hier so, dass in diesem besonders aktiven Feld der Astrophysik ein Satz gilt, den George Bernard Shaw mal aufgeschrieben hat, nämlich: Kritiker, das sind besonders blutrünstige Leute, die es aber nicht bis zum Henker geschafft haben.